Herzlich willkommen wieder zu A, der Kurzform von Ach. 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Hinweis Nummer 1. Am 20. Februar 1909 kam ich in Riga im damaligen russischen Kaiserreich zur Welt. Na, wisst ihr schon? Der Dominik platzt fast vor Grinsen. Muss ich immer an der Patricia denken. Da musste man immer an Riga vorbei nach Novgorod fahren und Pätze kaufen. Novgorod? Ja. Da gab es immer die günstigsten Pätze. Weißt du was, Dominik? Ja, was? Weißt du's? Nein. Okay, hätte ja sein können. Punkt 2. Als Sohn eines Kapellmeisters wuchs ich bei meinen Großeltern in Riga auf. Keine Ahnung. Keine Jürgen. Ahnung. Riga ist Schweden, oder? Hä? Riga ist Schweden, oder? Riga ist Schweden? Ist nicht Schweden? Ich glaube, das ist Schweden. Russisches Kaiserreich damals. Aber jetzt ist es Schweden. Ja. Gibt es nicht irgendwie tatsächlich sein. In Schweden? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich bin mir sicher mit Hinweis Nummer 3. 1919 kam ich durch meinen Vater in das Deutsche Reich. Das Abitur bestand ich trotz oder gerade wegen 15 Schulwechseln und Internat nicht. Da kann auch alles draus werden aus dem Bub. Ja. Wie alt ist er jetzt? 10. 10. Ich spüre eine Lücke. Ich fülle sie mit Hinweis Nummer 4. Obwohl meine Großeltern ein Musikhaus hatten, hielten sie gar nichts davon, dass ich Pianist werden wollte. Junge, werd Kaufmann. Dann ist die Frage, ob er Pianist geworden ist. Es fällt schon auch wieder, fällt einem schon echt auch nicht mal ein dummer Spruch zu ein. Nein. Haha, Pianist. Also ich würde jetzt mal annehmen, dass er tatsächlich Musiker geworden ist. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich stelle mal also diese These in den Raum. Ein russischer Pianist. Ja, oder ein schwedischer. Wer weiß das schon? Der in Deutschland bekannt geworden ist. Der in Deutschland zumindest mal nicht die Schule abgeschlossen hat. Das wäre geil, wenn man einfach Weltruhm erlangen könnte, weil man 15 Mal die Schule gewechselt hat. Wenn das jetzt das Markanteste an seiner Person ist, dann komme ich, glaube ich, nicht drauf. Nein, bitte, das kommt schon noch. Bitte fahren Sie fort. Hinweis Nummer 5. In einem Fahrstuhl lernte ich meine Frau Gilda kennen, die ich 1935 heiratete. 4 Kinder folgten. Hallo, fahren Sie auch nach oben? Ich hätte es hart gefunden, wenn er die Kinder alle im Fahrstuhl entbunden hätte. Ja. Oh Gott. Bitte fahren Sie fort. Hinweis Nummer 6. Ich dichtete selbst Lieder und Texte und trat damit in Riga in den Kaffeehäusern auf. 1937 schließlich im Reichssender Königsberg und Danzig. Also kein reiner Musiker. Bei Danzig muss ich immer an die Band denken. Bin ich da der Einzige? Hilft dir das weiter an der Stelle? Vielleicht ist der Sänger von Danzig. Vielleicht ist der Sänger von Danzig. Weiß jemand, wie der heißt? Ich habe keine Ahnung. Lebt er noch? Er lebt noch. Hinweis Nummer 7. 1938 schaffte ich es an das Kabarett der Komiker, wurde aber 3 Jahre später zum Kriegsdienst einberufen. Als Brillenträger und Nichtschwimmer kam ich, na ganz klar, nach Stralsund zur Kriegsmarine. Der hätte echt von mir sein können. Also es war ein Komiker. Große Ironie. Okay, mit russischem Hintergrund. Ich fühle mich mal wieder so blank. Ja. Das ist schlimm. Karl Valentin. Nein, das ist nein. Keine Ahnung. Mir fällt nicht ein. Wer hat denn einen russischen Hintergrund? Oder Vordergrund? Hinweis Nummer 8. Ich schrieb während des Krieges Friedensgedichte und musste nach der Grundausbildung keine Waffe mehr anfassen. Stattdessen betätigte ich mich als Klavierspieler in der Truppenbetreuung. Harald Juncke. Nein, nicht Harald Juncke. Juffi Heesters. Wie in jeder Folge von Juffi Heesters abfragt. Das sind immer die gleichen Namen. So. Es ist mir schon auch viel zu lange her, dass wir nach Kurt Cobain fragen. Das stimmt. Ist es Kurt Cobain? Nein. Nein, ich weiß es nicht. Okay, Hinweis Nummer 9. Nach dem Krieg ging ich zum Radio und Film, wo ich mit Der müde Theodor, Witwer mit 5 Töchtern und Immer die Radfahrer Erfolge feiern. Ach scheiße, Witwer mit 5 Töchtern kenne ich. Ihr schüttelt noch mit den Köpfen. Ja, ja. Dann gebe ich euch ganz literarisch von ihm selbst. Stopp, wenn du es weißt, lass es mich in Hinweis Nummer 10 mit dir auflösen. Ich glaube, ich weiß es. Okay, ja, ich glaube, ich weiß es. Pass auf, dann machen wir Hinweis Nummer 10. Ja, ich bin mir sicher. Komm, ich mal ein bisschen Konfidenz ausstrahlen. Ich bin mir ding, ding, ding, ich möchte lösen. Okay, ich glaube an dich, Jürgen. Dann lese ich hier Hinweis Nummer 10 vor und lass dich dann den Rest füllen. Von ihm selbst. Ach, oh, wär ich der Kästner Erich. Auch wär ich gern Christian Morgenstern. Und hätte ich nur einen Satz vom Ringelnatz. Doch nichts davon. Zu aller Not hab ich auch nichts von Busch und Rot. Drum bleibe ich, wenn es mir auch schwer ward, einfach nur der Heinz Erhardt. Dankeschön. Oh. Oh, ich möchte euch an den Händen fassen. Das war jetzt so schön. Ja. Funktioniert Audio. Ja. Es ist der, der nach eigener Erzählung in seiner Wiege lag als Baby und von einer Fee besucht wurde. Und die Fee fragt ihn, was möchtest du denn gern werden, Heinz? Und er schaut auf seine nasse Windel und sagt, ich möchte gern Dichter werden. Oh, Schmerzen. Ich bin großer Heinz Erhardt-Fan. Ja. Ich wusste aber nichts über seinen Background. Einmal mehr fühlen wir uns total fortgebildet von uns selbst. Bin jetzt nur über den Witwer draufgekommen. Was ich ganz großartig über ihn finde, was er über sich gesagt hat, ist, dass er bei Live-Auftritten immer eine dicke Hornbrille anzog. Gar nicht, weil die ihm hilft, scharf zu sehen. Im Gegenteil, er sah damit verschwommen und sah nicht die Masse an Publikum, die da saß. Sehr schön. Sodass ihm das Lampenfieber in den Griff bekam. Wenn du mit mehr Zitaten gearbeitet hättest, hätte ich es, glaube ich, auch früher gewusst. Ja. So, wenn du angefangen hättest mit lasst uns den Abend genießen, Genossen. Lasst uns den Abend genießen, genossen wir doch selten einen solchen. So, sowas hätte ich sofort gewusst. Ja, das ist aber tatsächlich das Problem, glaube ich, bei Heinz Erhardt. Die Zitate sind einfach unglaublich bekannt. Ja, aber schön. Gott. Vielen herzlichen Dank. Das freut mich. Jetzt ist mein Tag gerettet. Ja. Macht's gut. Tschüss.